Der arme Schiffer. Aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott-Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der arme Schiffer. Ein armer Schiffer stak in Schulden und klagte dem Filet sein Leid. Herr, sprach er, leiht mir 100 Gulden. Allein zu eurer Sicherheit hab ich kein ander Pfand als meine Redlichkeit. Indessen leiht mir aus Erbarmen die 100 Gulden auf ein Jahr. Filet, ein Retter in Gefahr, ein Vater vieler 100 Armen, zählt ihm das Geld mit Freuden dar. Hier, spricht er, nimm es hin und brauch es ohne Sorgen. Ich freue mich, dass ich dir dienen kann. Du bist ein ordentlicher Mann, dem muss man ohne Handschrift borgen. Ein Jahr und noch ein Jahr verstreicht. Kein Schiffer lässt sich wiedersehen. Wie? Sollte auch Fileten hintergehen und ein Betrüger sein? Vielleicht. Doch nein, hier kömmt der Schiffer gleich. Herr, fängt er an, erfreuet euch. Ich bin aus allen meinen Schulden. Und seht, hier sind 200 Gulden, die ich durch euer Geld gewann. Ich bitt euch herzlich, nehmt sie an. Ihr seid ein gar zu wackerer Mann. Oh, spricht Filet, ich kann mich nicht besinnen, dass ich dir jemals Geld geliehen. Hier ist mein Rechnungsbuch, ich will's zu Rate ziehen. Allein ich weiß es schon, du stehest nicht darinnen. Der Schiffer sieht ihn an und schweigt betroffen still und kränkt sich, dass Filet das Geld nicht nehmen will. Er läuft und kömmt mit voller Hand zurücke. Hier, spricht er, ist der Rest von meinem ganzen Glücke. Noch 100 Gulden, nehmt sie hin und lasst mir nur das Lob, dass ich erkenntlich bin. Ich bin vergnügt, ich habe keine Schulden. Dies Glücke danke ich euch allein. Und wollt ihr ja recht gütig sein, so leiht mir wieder 50 Gulden. Hier, spricht Filet, hier ist dein Geld. Behalte deinen ganzen Segen. Ein Mann, der treu und Glauben hält, verdient in seiner Treue wegen. Sei du mein Freund, das Geld ist dein. Es sind nicht mehr als 100 Gulden mein, die sollen deinen Kindern sein. Mensch, mache dich verdient um anderer Wohlergehen. Denn was ist göttlicher, als wenn du liebreich bist und mit Vergnügen eilst, dem Nächsten beizustehen, der, wenn er Großmut sieht, großmütig dankbar ist. Ende von Der arme Schiffer. Aufgenommen von Viktoria Astaller.